Den Anfang macht die slowakische Komponistin Věra Janáčková. Ein Sommernachtstraum für Flöte, Violoncello und Klavier, geschrieben und gespielt von Maria Fedotova, Barbara Braukmann und Helmut Wiewel. Thank you. Thank you. Kammermusik von Věra Jana Čechová, ein Sommernachtstraum für Flöte, Violoncello und Klavier, gespielt von der Flötistin Maria Fedotova, der Cellistin Barbara Braukmann und dem Pianisten Helmut Wiewel 2008. Im Concerto Bavarese folgt jetzt Musik von und mit Peter Stangl. Wir hören sein Lilith-Concerto für Violine und Ensemble und er selbst leitet die Taschenphilharmonie. Den Solopart auf der Violine spielt Mark Tiktina und die vier Sätze sind überschrieben: Der Traum, die Verbannung, der Dämon und die Klage. Thank you. Thank you. Der Geiger Mark Tegtiner und die Taschenphilharmonie unter der Leitung von Peter Stangl, der auch dieses Lilith-Concerto geschrieben hat, mit den vier Sätzen Der Traum, Die Verbannung, Der Dämon und Die Klage. Die vier Überschriften der folgenden Chorlieder von Günter Bialas nach Gedichten von Heinrich Heine lauten: Die Sonne ging auf bei Paderborn, Die schlesischen Weber, Erinnerung und Die Lorelei. Kurt Suttner leitet den Vianova Chor München in dieser Aufnahme vom Juli 1997. Und als der Morgen Beifall im Juli 1997 in der Aula der Münchner Musikhochschule. Applaus für den Via Nova Chor München, geleitet von Kurt Suttner. Nach diesen Chorliedern von Günter Bialas, nach Gedichten von Heinrich Heine. Die Sonne ging auf bei Paderborn, die schlesischen Weber, Erinnerung und die Lorelei. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik von Johannes X. Schachtner. Nach seiner eigenen Kammersinfonie entstand der folgende symphonische Essay. Wir hören ihn mit dem Ensemble Zeitsprung unter Markus Elsner. Thank you. Johannes X. Schachtners im Jahr 2016 uraufgeführter symphonischer Essay für Kammerensemble, hier mit dem Ensemble Zeitsprung, geleitet von Markus Elsner. Im Concerto Bavarese sind die kommenden 25 Minuten für Minas Bobodakis reserviert, als Komponist und Solist in seinem eigenen Konzert für Klavier und Streichorchester, Harfe und Schlagzeug. Die vier Sätze in einer Aufnahme vom Juli 2000 im Künstlerhaus am Münchner Lehnbachplatz mit Minas Bobodakis am Flügel und Michael Helmrath als Leiter der Bayerischen Kammerphilharmonie. Thank you. Beifall im Juli 2000 im Künstlerhaus am Lehnbachplatz in München. Beifall für Minas Bobodakis als Pianisten in seinem eigenen Konzert für Klavier und Streichorchester, Harfe und Schlagzeug. Michael Helmrath leitete die Bayerische Kammerphilharmonie. Menschenlos ist der Titel der Sinfonie Nummer 3 von Wilhelm Kilmeier. Wir hören sie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Jörg Wittmann, im September 2017. Menschenlos, so der Titel der Sinfonie Nummer 3 von Wilhelm Kilmeier, hier gerade in einem Mitschnitt vom September 2017 aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz, gespielt vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Jörg Wittmann.